Wo bin ich? Mein Gott, wo bin ich denn hier? Bei mir. Bei dir? Und wer bist du? Wer soll ich denn sein, du Küken? Wenn du in St. Pauli von der Landungsbrücke ins Wasser springst? Die Elbe? Ja, die. Die Elbe. Du bist die Elbe? Persönlich. Ah, da reißt du deine Kinderaugen auf, wie? Du hast wohl gedacht, ich wäre ein romantisches junges Mädchen mit blassgrünem Teint? Typ Ophelia mit Wasserrosen im aufgelösten Haar? Du hast am Ende gedacht, du könntest in meinen süß duftenden Lilienarmen die Ewigkeit verbringen. Nee, mein Sohn, das war ein Irrtum von dir. Ich bin weder romantisch noch süß duftend. Ein anständiger Fluss stinkt, jawohl, nach Öl und Fisch. Und gefaulenzt wird dir auch nicht. Also, was willst du hier? Pennen. Nichts hören, nichts fühlen. Pennen. Da oben halte ich das nicht mehr aus, das mache ich nicht mehr mit. Pennen will ich. Tot sein. Mein ganzes Leben lang tot sein. Stumm, dumm, leer, kalt, tot. Und pennen. Endlich in Ruhe pennen. 10.000 Nächte pennen. Du willst auskneifen, du Grünschnabel, was? Du glaubst, du kannst das nicht mehr aushalten, hm, da oben, wie? Du bildest dir ein, du hast schon genug mitgemacht, du kleiner Stift. Na, wie alt bist du denn, du verzagter Anfänger? 25 und jetzt will ich pennen. Sieh mal, 25 und den Rest verpennen. 25 und bei Nacht und Nebel ins Wasser steigen, weil man nicht mehr kann. Na, was kannst du denn nicht mehr, du Greis? Alles. Alles kann ich nicht mehr da oben. Ich kann nicht mehr hungern. Ich kann nicht mehr humpeln und vor meinem Bett stehen und wieder aus dem Haus raushumpeln, weil das Bett besetzt ist. Das Bein, das Bett, das Brot. Ich kann das nicht mehr, verstehst du? Nein, du Rotznase von einem Selbstmörder. Nein, hörst du? Glaubst du etwa, weil deine Frau nicht mehr mit dir spielen will, weil du hinken musst und weil dein Bauch knurrt? Deswegen kannst du bei mir unter den Rock kriechen? Einfach so ins Wasser jumpen? Du, wenn alle, die Hunger haben, sich ja saufen wollten, dann würde die gute alte Erde kahl wie die Glatze eines Möbelpackers werden. Kahl und blank. Nee, gibt es nicht, mein Junge. Bei mir kommst du mit solchen Ausflüchten nicht durch. Bei mir wirst du abgemeldet. Die Hosen sollte man dir stramm ziehen, Kleiner. Jawohl, auch wenn du 6 Jahre Soldat warst. Alle waren das. Und die hinken alle irgendwo. Innen oder außen. Such dir ein anderes Bett, wenn deins besetzt ist. Ich will dein armseliges bisschen Leben nicht. Du bist mir zu wenig, mein Junge. Lass dir das von der alten Frau sagen. Lebe erst mal. Lass dich treten. Tritt wieder. Und wenn du den Kanal voll hast, hier bis oben, wenn du lahmgetrampelt bist und wenn dein Herz auf allen Vieren angekrochen kommt, dann können wir ja mal über die Sache reden. Aber jetzt machst du keinen Unsinn, klar? Jetzt verschwindest du hier, mein Goldjunge. Deine kleine Hand voll Leben ist mir verdammt zu wenig. Behalt sie! Ich will sie nicht, du gerade eben angefangener. Halt den Mund, mein kleiner Menschensohn. Ich will da was sagen, ganz leise ins Ohr. Du komm mal her. Ich scheiß auf deinen Selbstmord, du Säugling. Pass gut auf, was ich mit dir mache. Hallo Jungs! Wer hat diesen Kleinen da hier beim Langenesen mal wieder auf den Sand? Er will es noch mal versuchen, hat er mir eben versprochen. Aber sachte! Er sagt, er hat ein schlimmes Bein. Der lause Bengel, der Grüne.